Aber bitte urteilen Sie selbst. Ich beginne auf Seite 294. Also, ah ja. Richtig. Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Ich möchte hier sitzen. Da habe ich den Bartelschen Familienoriginalbenutzer herausgebracht, gell? Für den Herrn, für die Dame, für das Kind, gell? Ah ja. Haben Sie da in eine Schlafsitzgarnitur gedacht mit versenkbaren Rückenpolstern, eine Couch-Drehkombination oder das klassische Horizontalensemble? Wir schlafen im Liegen. Ah ja. Da stand nämlich Omonelasa mit Losfettbrat. Aber es musste heißen Bratfettlos mit Salamo ohne. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Abgezapft und original verkorkst von Paul Gubanzel. Also was ist Trumpf? Caro. Richtig. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Susi. Sissi. Susi oder Sissi, denken Sie doch an die Susi-Filme mit Frau Schneider. Gwyneth Molesworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in Nether Adelthorpe einen Schlips. Verzeihung. Hildegard. Sie haben da was am Mund. Renate. Ja? Würden Sie für mich Ihr Haar lösen? Herr Melzer. Holleri, du Dödel-Dee. Dödel-Dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang. Cousin-Zipfel? Das ist ein Mokka-Trüffel-Parfüm mit einem Zitronencreme-Bällchen. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk. Da haben die Kinder viel Spaß dran und die Eltern. Gibt es Opern mit Hunden? Nein. Die ganze Woche nicht? Nein, und nächste Woche auch nicht. Bau mal, Opa, das schöne Klavier. Ein Klavier. Nein. Was für eine Maske. Politik bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, ohne darum herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Bis vor einigen Jahren lebte die Steinlaus noch zu Tausenden in den Wohn- und Geschäftshäusern unserer Großstädte. Und sie pfiffen schon immer so, wie sie jetzt pfeifen. Ich meine, bevor sie pfoffen, wie sie jetzt pfeiften. Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Das Bild denkt schief. Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meine Tochter eine Herrenboutique in Wuppertal. Danke, das war's. Damit haben wir uns eine erste grobe Übersicht verschafft. Die Feierlichkeiten können beginnen. Ja, aber ich möchte nicht, dass Sie irgendwelche Umstände machen. Na, aber eine Festansprache muss schon sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Geburtstag eines Künstlers im Rahmen des Mediums Fernsehen sollte Anlass sein. Pardon. Wir feiern heute Loriots Geburtstag. Aber wer ist Loriot? Die Bülows haben im Wappen einen Vogel. Das ist der Pirol. Der Pirol heißt in Pommern auch, oder vielmehr in Mecklenburg, auch Loriot. Und nein, falsch natürlich. Dieser Vogel heißt in Pommern Pirol und der heißt auf Französisch Loriot. Herr Loriot, oder darf ich einfach Loriot sagen? Wie Sie meinen. Mit bürgerlichem Namen heißen Sie doch von Bülow. Nein, das ist eine Presseente. Mein Name ist Blümel, wie Blume mit H. Ach, ja. Und mit Ü natürlich. Ja. Und L, Blümel. Und Loriot, war das nicht irgendwas mit einem Vogel? Ja, der Vogel Blümel, im Volksmund auch Pirol genannt, heißt auf Französisch Loriot. Richtig. Ich selber nenne mich gar nicht, aber meine Frau nennt mich Vico und Freunde auch. Das ist ein ganz alter Familienname, der komischerweise mit Viktor gar nichts zu tun hat. Und damals hieß als ich geboren wurde, irgendein alter Familienonkel hieß Vico. Und weil sie den alle so nett fanden, wurde ich im Steckkissen auch so genannt. Wie wollen Sie eigentlich angesprochen werden? Ich höre auf alles. Sie können alles sagen, was Sie wollen. Nur Herr von Loriot, das wäre das Allerdämlichste. Das brauchen wir nicht. Was wird der letzte Satz sein, Herr von Loriot, wenn Sie auf dem Sterbebett liegen? Oh nein, das können Sie mich nicht fragen, wirklich nicht. Nichts ist schwerer zu ertragen als viele Interviews. Sie sind, das weiß ich nun aus der sorgfältigen Vorarbeit der Redaktion, oft und oft und oft interviewt worden. Und ich habe auch oft und oft ähnliche Fragen entdeckt. Können Sie Ihre eigenen Antworten noch erhören? Ich kann vor allem die Fragen nicht mehr hören. Ja, das glaube ich sowieso. Das lag ja da drin, ja. Ja, es lag nah. Meine Antwort kenne ich ja. Nur, die Interviewsituation, in der wir uns jetzt auch befinden, ist eine sehr gute Möglichkeit, um zu zeigen, wie Menschen, der eine will etwas, der andere möchte es nicht sagen, er ist aber aufgefordert, es zu sagen. Er beantwortet eine Frage falsch. Der Interviewer besteht darauf, doch die Frage nochmal beantwortet zu haben. Der andere hat die Frage missverstanden, antwortet vollkommen quer. Also alle diese Möglichkeiten kann man in einer solchen Situation durchspielen. Mr. Wycliffe, you are, I understand, an astronaut with considerable experience in deep space flight and have in fact been twice around the moon. Wie bitte? Oh, Sie sprechen Deutsch. Jawohl. Ja, dann ist ja alles viel einfacher. Also, Sie waren bereits zweimal auf einer Mondumlaufbahn. Nein. Aber schließlich sind Sie ja Astronaut, nicht wahr? Nein. Nicht. Aber nach meiner Information sind Sie sicher, dass Sie nicht Astronaut sind? Ja. Und Sie sind nicht früher mal Astronaut gewesen? Nein, ich bin Verwaltungsinspektor. Bitte? Ich bin Verwaltungsinspektor. Ah ja, Verwaltungsinspektor. Herr Wieland. Herr Wieland, Verwaltungsinspektor, das ist ein erregender, abenteuerlicher Beruf. Ja. Um als Verwaltungsinspektor unter Tausenden von Bewerbern in die engere Wahl zu kommen, mussten Sie sich ungewöhnlich harten körperlichen Tests unterziehen. Nein. Nicht. Aha. Und die Schwerelosigkeit ist auch wohl nicht das Hauptproblem des Verwaltungsapparates. Nein. Herr Wieland, was war bisher die äußerste Beschleunigung, der Sie ausgesetzt waren? Ja, alles in allem in 18 Sekunden auf 100, mein Wagen. Und Ihr Kreislauf hat bisher nicht darunter gelitten? Nein. Nicht. Aha, das ist erstaunlich. Herr Wieland, Sie sind verheiratet. Ja. Sie haben nicht den Eindruck, dass Ihr Beruf für Ihre Gattin eine unzumutbare Belastung darstellt? Nein. Sie vertreten also auch nicht die Ansicht, dass Verwaltungsbeamte grundsätzlich unverheiratet bleiben sollten? Nein. Nicht. Ja. Was war bisher die äußerste Entfernung von der Erdoberfläche, in der Sie gearbeitet haben? Ja, wir arbeiten jetzt im dritten Obergeschoss. Haben Sie jemals befürchtet, einmal von dort oben nicht mehr zurückzukehren? Nein. Nicht. Aber trotzdem können Sie wohl fest damit rechnen, dass Ihnen nach dem Ausscheiden aus dem Verwaltungsdienst eine repräsentative Stellung in der Industrie angeboten wird. Was? Herr Wieland, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Zwei große Themengebiete scheinen Loriot in seiner Film- und Fernseharbeit besonders zu interessieren. Erstens die mittlerweile volksgut gewordene Einsicht: Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Dazu später mehr. Und zweitens die Sprache. Wer war es denn, der seit 15 Jahren, und wir wollen einmal davon absehen, dass niemand behaupten kann, als hätte sich damals, so geht es doch nun wirklich nicht. Ich habe damals, weil ich zum ersten Mal Fernsehen machte und mich mit dem Medium Fernsehen beschäftigen musste, natürlich das Fernsehen auch sehr genau beobachtet. Und ein ganz gewichtiger Teil des Fernsehens sind Politiker, die sich im Fernsehen darstellen. Und die einerseits gegen das Fernsehen sind, weil sie befürchten, vom Fernsehen eins ausgewischt zu kriegen, andererseits das Fernsehen brauchen, weil sie nur über dieses Medium bekannt werden und sich darstellen können. Und diese Form des Sich-Darstellens durch die Politiker ist schon immer sehr eindrucksvoll gewesen, bis zum heutigen Tage. Es wird immer wieder behauptet, dass Fernsehen beeinflusse durch seine Berichterstattung den Wahlkampf und damit auch das Wahlergebnis. Wir haben heute zwei prominente Funktionäre der beiden großen Parteien zu uns ins Studio gebeten, um über diesen sehr ernsten Vorwurf sachlich zu diskutieren. Herr Graupner gehört zum inneren Führungsstab der SPD. Herr Müller-Meisenbach ist leitender Wahlkampfkoordinator der CDU-CSU. Und ich als Redakteurin einer Dokumentarabteilung vertrete das Fernsehen. Frau Dr. Plitzmann, ehe Sie mir gleich das Wort abschneiden. Ich möchte in aller Deutlichkeit Folgendes feststellen. Erstens wird die CDU-CSU dieser Wahl gewinnen. Zweitens liegt es mit Sicherheit an der verzerrten Berichterstattung des Fernsehens, wenn wir diese Wahl nicht gewinnen. Außerdem möchte ich... Niemand wird Ihnen hier das Wort abschneiden, Herr Müller-Meisenbach. Ich möchte hier etwas richtigstellen. Die SPD wird diese Wahl gewinnen, und zwar trotz der Unausgewogenheit des Fernsehens. Ich bitte Sie, Herr Gaupner, ich habe die Statistik zufällig bei mir. In den letzten 14 Tagen wurden die Politiker der Regierungskoalition 41 Mal gezeigt mit insgesamt 502 Sekunden. Die CDU-CSU-Politiker dagegen 40 Mal mit 484 Sekunden. Also 18 Sekunden weniger. Das sind fast 3 Minuten. Sekunden, Herr Müller-Meisenbach. Sekunden. 18. 18 Sekunden. Das sind fast 3. Aber wir müssen ja nicht kleinlich werden. Jedenfalls profitiert die Regierungskoalition von dieser skandalösen Unausgewogenheit der Berichterstattung. Profitieren? Frau Dr. Plötzmann, vielleicht können Sie mir sagen, warum Sie während des SPD-Parteitages Ihre Kamera 14 Sekunden auf den Genossen Kriegel gerichtet haben, der gerade seinen Finger an der Nase hatte. In der Nase, Herr Graupner, in der Nase. Und das waren die einzigen 14 Sekunden des SPD-Parteitages, mit denen wir unsere Zuschauer nicht gelangweilt haben. Aha, 14 Sekunden für die SPD. Und warum haben Sie in Ihrem Filmbericht über die Europäische Energiekonferenz die Delegierten der CDU-CSU nur 12 Sekunden gezeigt? Weil die Herren schliefen, Herr Müller-Meisenbach. Dadurch wirkten sie auf einmal so ungewohnt sympathisch, dass die SPD außer sich geraten wäre, wenn wir die schlafenden CDU-Funktionäre länger als 12 Sekunden gezeigt hätten. Natürlich. Kaum wirken CDU-CSU-Politiker mal sympathisch, schon schaltet das Fernsehen ab. Frau Dr. Plötzmann, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Herr Müller-Meisenbach in dieser Sendung bisher etwa 3-mal so lange im Bild gewesen ist wie ich. Ich bestehe daher darauf, den Kernsatz des sozialdemokratischen Wahlkampfes jetzt ungestört über den Bildschirm verbreiten zu dürfen. Aber gern, Herr Graupner. Sie haben 4 Sekunden Zeit. Und bitte. Sicherheit für Deutschland. Ich protestiere energisch dagegen, dass hier ein zwangloses Gespräch parteipolitisch missbraucht wird. Herr Müller-Meisenbach, ich kann Ihnen noch 3 Sekunden für den Wahlspruch der CDU-CSU geben. Und bitte. Für Frieden und Freiheit. Das war zu lang. Herr Graupner, Sie dürfen Ihr letztes Wort ganz kurz wiederholen. Deutschland? Ja, aber viel kürzer. Bitte. Deutschland! Das war eine Winzigkeit zu lang. Deutschland. Herr Müller-Meisenbach, Sie haben jetzt noch 1/3 Sekunde für Frieden und Freiheit. Bitte. Und damit wünschen wir Ihnen einen ausgewogenen guten Abend. Zur großen Popularität Loriots trugen aber vor allem seine zahlreichen Beiträge aus dem sogenannten zwischenmenschlichen Bereich bei. Sei es als Cartoon, Trickfilm oder Fernsehsketch. Es ist überhaupt nicht so, dass ich verschiedene Berufe gehabt hätte, auch wenn das so zu sein scheint. Ich war Karikaturist und es gibt einfach eine Reihe von Ideen oder ganz gewisse Ideen, kann man mit einer Zeichnung darstellen und dann ist diese eine Zeichnung auch die beste Möglichkeit. Als nächstes gibt es eine Reihe von Zeichnungen, eine Abfolge von vielleicht 6 oder 12 Zeichnungen, um eine Entwicklung darzustellen. Wenn auch das nicht ausreicht, dann muss man zum Zeichentrickfilm. Denn der Zeichentrickfilm täuscht nun wirklich die Bewegung vor. Es ist eine Bewegungsabfolge und die Pointe ist nur darstellbar in der Bewegung von Figuren. Dann gibt es aber humoristische Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Nudel an der Lippe. Die kann man nicht mehr gezeichnet auf den Mund nehmen. Erstens ist sie zu klein und zweitens sagt man, naja Gott, zeichnen kann das jeder. Komisch ist das nur in Wirklichkeit. Und dann muss diese gezeichnete Abfolge in den Realfilm übertragen werden und eine wirkliche Sache werden. Hildegard, ich möchte Ihnen heute etwas sagen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich mehr als bloße Sympathie für Sie empfinde. Mehr als Freundschaft. Und ich... Sie haben... Nein, sagen Sie noch nichts. Es gibt Augenblicke im Leben, wo die Sprache versagt, wo ein Blick mehr bedeutet als viele Worte. Sie haben da was im Mund. Die Nudel ist natürlich, die kann nicht durchgedreht werden, weil die Nudel von Hand immer woanders hingetan werden muss. Denn so funktioniert es nicht, wie es da ist. Daher die Zwischenschnitte auf Evelyn und die Nudel wurde dann woanders platziert, da wo sie hingehörte. Hildegard, warum sagen Sie denn nichts? Geben Sie mir Rat. Die Nudel war ein kleines, zusammengedrehtes Stückchen Papier, weil sich eine echte Nudel überhaupt nicht wie eine Nudel ausnahm, sondern die sieht aus wie ein Fehler im Bild, eine schmierige kleine Geschichte, die auch durch die Schminke sofort braun wird und sich gar nicht mehr abhebt. Und da haben wir dann aus Papier ein bisschen was gedreht. Aber Sie fühlen es doch auch, dieses Gewisse. Ja. Es ist vielleicht noch sehr zart, aber es kann größer werden. Es kann wachsen. Hildegard. Ja. Bitte sagen Sie jetzt nichts. Ich liebe sie. Die Sprache vermittelt nun mal Ansichten. Und das aneinander vorbeisprechen nun, das heißt, wenn die Sprache ihren Zweck eben nicht erfüllt oder noch schlimmer, wenn die Sprache das verschleiert, was eigentlich gesagt werden soll, dann wird es eine hochbrisante Angelegenheit. Denn dann ist es ja schlimmer, als wenn nichts gesagt werden würde. Wenn ein Paar, was aufeinander zugeht, gar nichts sagt, kann sich so sehr auch nicht missverstehen. Ein Paar, was anfängt zu reden, ist sofort in einer Situation, wo alles schiefgehen kann. Wo entweder alles gewonnen ist oder alles schiefgehen kann. Leider geht meistens alles schief, weil die Sprache nicht zur Verdeutlichung benutzt wird, sondern zur Verschleierung. Bertha! Ja? Das Ei ist hart. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viel Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ach. Und woher weißt du, wann das Ei gut ist? Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus, mein Gott. Nach der Uhr oder wie? Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau 4,5 Minuten. Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten. Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht. Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte. Nein, nein. Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen. Das habe ich doch gesagt. Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal. Ich hätte nur gern ein weiches Ei. Gott, was sind Männer primitiv. Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Das Verhältnis von Mann und Frau spielte auch in den beiden Kinofilmen von Loriot eine Rolle. Ich will Ihnen sagen, A, geht es immer um Mann und Frau. Nennen Sie mir irgendeinen Film, wo es nicht um Mann und Frau geht. Ödipussy hieß der erste, dazu gleich. Im zweiten Loriot-Film Papa Ante Porters von 1992 wird Einkaufschef Heinrich Lohse überraschend in Vorruhestand geschickt. B, habe ich ja mal gesagt und irgendwo stehe ich auch dazu, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Ich glaube, das hat was mit dem Geschlecht zu tun. Ach, das ist der alte Hass der Geschlechter. Das ist es, wenn ich zu Hause meinen Mann so sitzen sehe. Nun, das kann man ein bisschen weiter auslegen. Wir sind ja füreinander gemacht. Ich brauche das nicht näher zu erläutern. Ich will damit nur sagen, dass eine gewisse Abneigung zwischen Frauen und Männern durchaus natürlich ist. So ist es. Wenn man von der Fortpflanzung mal absieht. So ist es. Das ist ein anderes Thema. Die Fortpflanzung ist ein ganz anderes Thema. Trotzdem sind wir so verschieden, dass das Zusammenleben Probleme bringt. Mein Mann hat ja auch immer was. Männer haben immer irgendwas. Immer hat er irgendwas. Frauen und Männer sind im Grunde Gegner, die nur in einem Punkt... Eigentlich sollte man gar nicht heiraten. Richtig. Das heißt, dass wir nicht zusammenpassen, heißt ja auch, dass wir sehr verschieden sind. Und das macht ja auch den Reiz aus. Man sollte lieber versuchen, die Gegensätze der Geschlechter auszugleichen. Männer hören ja gar nicht hin, wenn man irgendwas sagt. Frau Kleinert, wir hätten viel öfter miteinander reden sollen, aber leider haben wir ja so wenig Gelegenheit. Störe ich? Nein. Würdest du bitte mal kommen? Ich stehe Frauen sehr positiv gegenüber und bin auch irgendwo... auch ein Feminist. Frauen haben auch ihr Gutes. Ich meine, wenn man 40 Jahre verheiratet ist, dann übersieht man die Schwierigkeiten eines solchen Zusammenlebens natürlich sehr genau. Da gibt es natürlich nicht nur Schwierigkeiten, es gibt die ganzen schönen Seiten, aber diese eine Seite, das heißt, dass der Mann dann doch sehr viel eher der Hausfrau auf dem Weckerfeld als umgekehrt. Das ist, glaube ich, das ist nun mal so. Ich bin 17 Jahre sehr gemütlich verheiratet gewesen. Ich hatte den Haushalt, dann kam Dieter und Heinrich war in seiner Röhrenfirma den ganzen Tag sehr gut aufgehoben. Hat auch nie gestört. Aber gejault hast du. Gejault? Dass er nie Zeit hat. Ich habe nicht gewusst, wie es ist, wenn er Zeit hat. Dann such dir einen Job. Ehepaare sind nur glücklich, wenn einer nie Zeit hat. Das ist eigentlich keine Schuldfrage. Die Menschen sind darauf nicht vorbereitet. Insofern haben sie eine kleine Schuld. Sie hätten ein bisschen vorher darüber nachdenken können, dass irgendwann mal für jedes Ehepaar der Zeitpunkt kommt, dass der Alte immer zu Hause hockt. Das müssten sie eigentlich ahnen irgendwann. Und ich glaube auch, ich habe mit einer ganzen Reihe natürlich von Ehefrauen gesprochen, die alle sofort die Hände beim Kopf zusammenschlugen und sagten, vor dem Augenblick haben wir doch eine ziemliche Angst. Und das hängt damit zusammen, dass man einfach nicht gelernt hat, den ganzen Tag zusammen zu sein. Jeder hat seinen bestimmten Freiraum und das ist ja auch gut so. Ich gehe dann jetzt einkaufen. Nein, das tust du nicht, gib mal her. Ich finde das wirklich ganz, ganz wichtig. Ich dachte, wir hätten das gestern ausdiskutiert. Diese Aufgabe fällt ganz eindeutig in meinen Arbeitsbereich. Du kannst in der Zwischenzeit... Du weißt überhaupt nicht, was ich... Dein Mann war 17 Jahre Leiter der Einkaufsabteilung. Naja, es wäre sehr schön, wenn der Humorist den Psychologen ersetzen könnte. Leider ist es wohl noch nicht so weit. Übrigens spielt in dem Film ein weiteres Ehepaar eine Rolle, das sich nun perfekt verhält, äußerlich perfekt verhält. Und das ist so grauenhaft, dass das unser zerstrittenes Ehepaar sich eigentlich an dieser Schrecklichkeit des perfekten Ehepaars wieder aufrichtet und dazu wieder zueinander findet. Hedwig und ich, wir haben uns in unserer sechsjährigen Verlobungszeit füreinander aufgehoben und werden nun schon so viele Jahre täglich belohnt durch unser harmonisches Miteinander, Füreinander und, Mann und Frau sind sich, oder so, Mann und Frau ergänzen sich, wenn ich das hier einmal so ganz frei heraus sagen darf. Ich wäre ohne Hedwig nicht das, und Hedwig, also wenn wir einmal irrtümlich verschiedener Meinung sind, haben wir uns besonders lieb. Ich glaube, es wird deutlich, was ich damit Hedwig. Sage. Wir dürfen stolz aufeinander sein. Unser Mitgefühl gilt allen Paaren, denen dies offensichtlich nicht beschieden ist. Bravo. Mein Mann hat sich auf Mutters Geburtstag vorbereitet. Du und dein Mann, diese Milchsemmel. Ihr seid so wundervoll, dass es mich im Halse wirft. Nein, wie ordinär. Kann ich dir helfen, mein Liebes? Renate hat sich gerade sehr hässlich über uns geäußert. Wenn es um die Beziehung zwischen Mann und Frau geht, lassen wir nicht mit uns spaßen. Und wenn Renate so umgezogen ist, dann hat sie ein Problem. Verehrte Anwesende. Wir haben immer schon bemerkt, dass eurer Ehe die Wärme fehlt. Die Wärme, die von innen kommt. Ja, die fehlt uns. Und leider fehlt uns auch euer harmonisches, fröhliches, dieses innige Füreinander. Dieses wundervolle und doch so bescheidene Glück. Und die Heiterkeit, die von innen kommende Heiterkeit. Die fröhliche Basis für das harmonische Miteinander. Was wäre das Leben ohne Wunschvorstellungen? Jede Ehe wird ja geschlossen unter einer ganz gewaltigen Wunschvorstellung, einer riesigen Blase über dem Kopf. Und nachher sieht dann alles nicht ganz so rosig mehr aus. Nun ja, warnen eigentlich nicht. Eigentlich ist es mehr das genüssliche Betrachten einer Situation, die mit Sicherheit auf einen zukommt. Das ist so merkwürdig. Mir wird immer wieder auch bescheinigt, ich sei ja so liebenswürdig und so liebenswert. Alles, was ich mache, verletzt nicht. Das wundert mich immer ein bisschen. Einerseits beruhigt mich das, dass es offensichtlich, dass da jeder noch genussbereit bleibt. Andererseits verstört es mich ein bisschen, denn ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie man das Verheerende einer schieflaufenden Ehe noch gemeiner darstellen kann, als ich es gemacht habe. Aber offensichtlich wird es als liebenswert empfunden und auch in dieser Weise konsumiert. Das erschreckt mich ein bisschen. Aber es ist wahrscheinlich auch, es erklärt, warum ein relativ breites Publikum immer noch bei der Stange bleibt. Wahrscheinlich wäre es anders, wenn dieses Publikum merken würde, wie gemein das eine oder andere ist, Wahrscheinlich würden Sie dann vielleicht doch abgefallen sein und nicht mehr zuhören. Dass er so beliebt ist, hat aber noch einen anderen Grund. Vico von Bülow wurde 1923 geboren und ist in einer traditionellen preußischen Familie groß geworden. Und als Loriot beschreibt und kritisiert er nicht unsere moderne Zeit, sondern diese ihm vertraute großbürgerliche Gesellschaft der 20er und frühen 30er Jahre, die, unterbrochen von der Nazizeit, in den 50ern und frühen 60ern wieder aufzuerstehen begann. Seine beliebten Fernsehsketche aus den 70er Jahren spielen also in einer überwiegend untergehenden Gesellschaft. Und da lässt sich leicht drüber lachen, über uns, wie wir mal waren, damals, ist ja lange her, der Obrigkeitsstaat, die patriarchalische Ehe, die sexuelle Verklemmtheit, die sprachlichen Verrenkungen. Du, die junge Dame, die du da neulich, ist das deine, ist das, ist die aus deiner Klasse? Mhm. Und wenn ihr, also wenn ihr zusammen seid, wie ist das, wenn ihr so, sieh mal, deine Mutter und ich, wir sind ja auch nicht von Natur aus alt, also alt auf die Welt gekommen. Das Wichtigste ist, dass man, gerade wenn man jung ist, da ist der Körper, das ist ganz natürlich, also das Körperliche meine ich. Männer sind, und Frauen auch, überleg dir das mal, gerade weil ich es gut mit dir meine. Haben wir uns verstanden? Hm. Schön, dass du mal ganz offen über alles gesprochen hast. Frauen haben auch ihr Gutes. Vater und Sohn sprachen sich aus. Um Mutter und Sohn geht es in Loriots erstem Kinofilm Ödipussy. Er erzählt die Geschichte des Möbelhändlers Paul Winkelmann, der es gewagt hat, sich eine eigene Wohnung zu nehmen. Seine Mutter ist außer sich, denn Paul ist erst 56 Jahre alt. Pussy? Ja? Hast du mir deine Hemden mitgebracht? Ach nein, Mama, das muss doch nun wirklich nicht sein. Liebes Kind, ich wasche seit 50 Jahren deine Hemden, weil ich will, dass du ordentlich aussiehst. Die Haare könntest du dir auch mal wieder schneiden lassen. Ja, Mama. Die Kundschaft sieht auf sowas. Warum hast du dir bloß diese Wohnung genommen? Andere Jungs wohnen doch auch zu Hause. Ja, Mama. Zudem entwickeln sich zu der ebenfalls nicht mehr ganz jungen Diplompsychologin Margarete Tietze zarte Bande. Und man kommt sich beim selbstgebackenen Hefezopf näher. Der sieht ja wundervoll aus. Und den haben Sie selbst gebacken? Ja, nach einem Rezept von meiner Mutter. Möchten Sie einen Sherry zum Tee? Einen ganz kleinen. Unsere Zusammenarbeit hat mir gut gefallen. Na ja, also Zusammenarbeit. Sie hängen sehr an Ihrer Mutter? Ja, schon. Jeder hängt ja wohl an seiner Mutter. Ja, ja, natürlich. Ach, mit Ihnen kann man wirklich über alles reden. Tun Sie das doch einfach. Dann muss ich Ihnen jetzt etwas sagen, was ich nur einmal im Leben zu einer Frau gesagt habe. Ich würde mich mit Ihnen in einer Tonne durch die Niagarafälle treiben lassen. Das habe ich bisher nur zu meiner Mutter gesagt. Da würde ich Sie dann doch bitten, lieber mit Ihrer Frau Mutter zu reisen. Wissen Sie, ich würde... Ich meine, es muss ja nicht in der Tonne sein. Aber wenn sich Ihre Mutter nun schon so drauf gefreut hat... Dann könnten wir doch zusammen... Warum soll man nicht einfach... Zu dritt in dieser Tonne? Nein, nein, keine Vergnügungsreise. Ich muss Freitag in 8 Tagen geschäftlich nach... Mailand. Wenn Sie da nun einfach mitkämen. Geschäftlich meine ich. Ich denke ja überhaupt nicht dran. Man könnte noch einen Tag dranhängen. Herr Winkelmann, ich habe einen Beruf. Aber doch nicht am Wochenende. Frau Tietze. Film verträgt im Sinne von Filmkunst. Nicht ohne weiteres Komik. Es muss in einer ganz bestimmten Weise gemacht sein. Und so wie es, so wie die Komik Gefahr läuft, zu populär zu werden, läuft, wird es auch, kann auch die Gefahr aufkommen, dass es zu wenig Kino ist. Also eine gewisse Komik entzieht sich dem Kino. Und so hat eben auch das Kino andere komische Gesetze. Ich möchte aber nun eine ganz bestimmte Komik, die ich zu verfolgen versuche, nämlich die Schwierigkeit der Kommunikation zwischen Menschen. Und dies nur ganz hart an der Wirklichkeit, nur ganz nah an der Wirklichkeit. Dies bedeutet, dass man keine kinotypischen Situationen machen kann, wo also was ganz Neues, Gewaltiges, Tiefes, Geschürftes passiert, sondern es soll sich hart an die Wirklichkeit halten. Und das widerspricht eigentlich auch ein bisschen dem Kino. Aber warum soll man nicht versuchen, auch mit diesem Medium, mit etwas anderen Mitteln, diesem Medium etwas abzugewinnen, was nicht ganz Kino-like ist, aber auch nicht Fernseh-like, sondern irgendwas dazwischen. Und da gebe ich mir größte Mühe. Und ich hoffe, dass es möglichst vielen gefällt. Die beiden Kinoerfolge bilden den vorläufigen Höhepunkt in der Karriere von Loriot. Angefangen hat er als Zeichner 1949. Oh Gott, das war eigentlich Zufall. Ich war eingeladen und da sagte eine Dame, ob ich nicht mal einen Witz zeichnen wolle, um Geld zu verdienen. Das war 1949 und weil da jeder gerne Geld verdienen wollte, sagte ich ja und habe dann 3 Wochen hart überlegt. An einem Witz habe ich ihn verkauft und da ich dort 25 Mark bekam, dachte ich, dass das Zukunft haben müsse. Denn 25 Mark waren damals viel Geld. Ich habe mir überlegt, wie ich in eine Schwarz-Weiß-Zeichnung möglichst viele Farbwerte hereinbekommen konnte. Und das war am besten durch ein schwarzes Jackett, ein weißes Hemd und eine gestreifte Hose. Er hatte am Anfang eine spitze Nase. Nur durch die Häufigkeit des Zeichnens hat sie sich langsam abgeschliffen und ist eben rund geworden, wie sie jetzt ist. Die 50er Jahre waren ein sehr guter Start, weil wir ja bekanntermaßen eine sehr depressive, schlimme Zeit hinter uns hatten. Und da war man dankbar für alles in dieser Richtung. Und es hat dieser Neuanfang hat eben auch wirklich neue Anfänge geboren. Und darum sind unverhältnismäßig viel Karikaturisten damals gewachsen. Und heute, nachdem wir 45 Jahre Frieden hatten, gab es keinen so rechten Anlass mehr, Humorist zu werden, nicht? Stuttgart spielte in Leben und Karriere Loriots eine besondere Rolle, denn der Süddeutsche Rundfunk produzierte hier ab 1967 mit dem damals schon bekannten Zeichner die legendäre TV-Serie Cartoon. Ich saß wie immer nichtsahnend in meinem Hause und es besuchte mich ein Herr Ertel und Herr Kleinknecht vom Süddeutschen Rundfunk und fragten, ob ich nicht die Moderation einer Sendung über Humor übernehmen wollte. Und ich sagte zunächst mal gleich nein, weil ich meinte, das sei nicht mein Fach. Aber sie versucht mich dann doch zu überreden. Und so saßen wir eine Weile hier im Garten. Und ich bat mir ein bisschen Bedenkzeit aus und dann ging's los. Meine Damen und Herren, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal vor eine Kamera gesetzt wurde, wurde mir hinterher klar, dass die Herren oben in der Regie mal betrachten wollte, wie kommt denn der überhaupt rüber? Denn es ist ja, wie Sie wissen, überhaupt nicht selbstverständlich. Das hat auch mit einer Qualität eines Menschen gar nichts zu tun. Sondern der eine kommt rüber und der andere nicht. Man weiß nicht, woran es liegt. Und naja, es funktionierte. Ich saß da und lieferte den ersten Text ab für die Sendung. Das hatte auch was Aufregendes, denn es ist ja auch ein Riesenspielzeug natürlich. Als wir 1967 in Stuttgart anfingen, mussten wir uns für ein Bühnenbild entscheiden. Und ich kam gleich auf dieses Sofa, auf dieses sehr bürgerliche, biedermeierliche Sofa, spätbiedermeierliche Sofa, weil ich glaubte, dass das Missverhältnis zwischen dem, was gesagt wird und der Umgebung, in der es gesagt wird, auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Nicht das betont Seriöse, das betont Bürgerliche, das Spießbürgerliche gab einen schönen Gegensatz ab zu dem, was von diesem Sofa aus abgehandelt wurde. Neben seiner Fernseharbeit war Loriot auch ein gefragter Festredner, etwa zum 100. Geburtstag der Berliner Philharmoniker oder für die Damenrede beim Bülowschen Familientag. Er inszenierte die Opern Martha und Freischütz, er las Max und Moritz auf Platte, erzählte seine Geschichte von Peter und dem Wolf und Richard Wagners Ring des Nibelungen. Die Täter im gewaltigsten Drama der Musikgeschichte sind eigentlich ganz nette Leute. Nur eine gemeinsame Leidenschaft wird ihnen zum Verhängnis. Sie wollen mehr besitzen, als sie sich leisten können, mehr Macht, als ihnen zusteht. In blindem, lieblosem Gewinnstreben vernichten sie sich selbst und ihre Welt. Zum Glück gibt es ja dergleichen nur auf der Opernbühne. Das Rheingold, der erste Teil der Tetralogie, beginnt in jener vorgeschichtlichen Zeit, in der es noch möglich war, im Rhein zu baden. Getragen von 136 Takten in S-Dur versinken wir über den Grund des Flusses an den Ursprung der Welt. Mit dem plötzlichen Auftauchen der Rheintöchter, drei unbekleideten, passionierten Schwimmerinnen, ist das Ende der Unschuld vorprogrammiert. Das bekannte Gesangstrio singt ebenso gut unter wie über Wasser und hört auf die Künstlernamen Woglinde, Welgunde, Floßhilde. Unverantwortlicherweise sind die Damen mit der Bewachung eines hochbrisanten Wertobjektes, des sogenannten Rheingoldes, betraut, ohne im Mindesten hierfür geeignet zu sein. Sie lassen sich vor Ort ansprechen von einem gewissen Alberich aus Nibelheim. Die Damen wittern willkommene Kurzweil und treiben mit dem Zwergenwüchschen Voyeur ein aufreizendes, übles Spiel, wobei sie seinen Stolz als Liebhaber empfindlich verletzen. Schließlich geben sie in Kicherlaune auch noch das Betriebsgeheimnis preis. Maßlose Macht über die Welt fällt demjenigen zu, der das Rheingold zu einem Ring zu schmieden vermag und dafür zeitlebens auf Liebe verzichtet. Kein Wunder, Alberich fühlt sich ohnehin um den erotischen Erfolg betrogen und greift stattdessen nach der Weltmacht. Er flucht auf die Liebe, raubt das Gold und verschwindet in Richtung Nibelheim. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Wenn die Rheintöchter, sagen wir mal, etwas entgegenkommender gewesen wären, hätte man sich drei weitere aufwendige Opern sparen können. Das sollte zu denken geben. Ich hätte gern für zwei Personen für Siegfried für Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft. Ah. Was ist? Donnerstag ist ausverkauft. Völlig ausverkauft? Völlig, seit zwei Wochen. Seit zwei Wochen völlig ausverkauft. Auch nicht mehr ganz hinten oder am Rand? Nein, leider. Oder so zwölfte Reihe Mitte? Nein. Wieso ist denn gerade Siegfried ausverkauft? Siegfried ist nicht ausverkauft. Aber Sie sagten doch gerade, Siegfried ist ausverkauft. Nein, Donnerstag. Ich sagte Donnerstag. Jawohl, Siegfried am Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft, Siegfried ist heute, Donnerstag ist Martha. Wieso Martha? Was ist? Donnerstag ist Martha. Nee, Martha kommt heute. Heute ist Siegfried. Martha ist meine Schwägerin. Ach. Was ist? Martha ist meine Schwägerin. Mein Gott, das weiß ich auch, aber was ist mit Siegfried? Siegfried ist heute. Heute geht aber nicht wegen Martha. Entschuldigen Sie, mein Kollege bedient Sie gleich weiter. Sehen Sie, da Hand ist. Wieso? Na, jetzt ist er weg und in einer halben Stunde fängt die Vorstellung an. Na und? Da möchte ich nämlich noch rein, wenn Sie nichts dagegen haben. Und bitte, wer ist der Nächste? Ich hätte meine Karten längst, wenn Sie wüssten, was Sie wollen. Bitte, bitte, wenn Sie es so eilig haben. Unerhört. Also, ich hätte gerne für heute Abend fünf Plätze, so sechste bis neunte Reihe Mitte. Tut mir leid, ich habe noch vier in der dritten und einen hinten. Aha. Oder zwei in der ersten und drei in der elften. Und weiter vorne? Drei in der zweiten, einen in der vierten und einen in der neunten. Und fünf in der sechsten? Nein, leider. Es ging noch zwei in der sechsten, zwei in der siebten und einer in der achten. Nein, aber zwei in der ersten, einer in der zweiten und zwei in der zehnten. Tja. Sie können das sicher noch überlegen, damit wir ja weiterkommen. Ja. Ich hatte mit Ihrem Kollegen alles schon besprochen. Vielleicht könnten wir... Lass mich mal. Eigentlich hätten wir gern zweimal Siegfried für Donnerstag. Siegfried ist heute, Donnerstag ist Martha. Martha ist meine Schwägerin. Bitte? Wir können wegen meiner Schwester heute nicht in Siegfried. Aber den Drachen hätte ich doch ganz gern gesehen. Wir lieben Opern mit Tieren. Ich habe einen Riesenschnauzer. Wenn eine Oper im Fernsehen ist, dann hält der immer den Kopf schief. Entzückend. Gibt es eigentlich eine Oper mit Hunden? Ich weiß nicht. Gibt es Opern mit Hunden? Nein. Die ganze Woche nicht? Nein, und nächste Woche auch. Entschuldigung, darf ich mal? Bitte sehr. Ich hätte jetzt gerne für heute Abend 5 Plätze im 1. Rang, 1. Reihe Mitte. Da kann ich Ihnen nur noch 3 Plätze im 2. Rang, 4. Reihe Mitte anbieten und 2 im 3. Rang, 1. Reihe Seite. Und 2 im 1. Rang, 4. Reihe Mitte und 3 2. Reihe Seite? Nein. Und dann in Gottes Namen 5 Plätze im 4. Rang, 1. Reihe Mitte. Da habe ich noch 2 1. Reihe Seite und 3 4. Reihe Mitte. Tja. Entschuldigen Sie, wenn ich mich da einmische. Aber vielleicht dürfte sich meine Gattin Ihnen anschließen, wo Sie doch sowieso schon mehrere sind. Was? Naja, dann gehst du heute in Siegfried und ich Donnerstag mit Martha in Martha. Bitte sehr. Also da hätte ich jetzt gerne 2 Plätze, 1. Reihe Mitte. Aber du wolltest doch den Drachen sehen. Nein, nein, ein Hund wäre mir sowieso lieber gewesen. Nee, Frau. Sie können sich ja gerne mit Ihrer Schwägerin meinen Riesenschnauzer ansehen. Wenn ich Sie dafür in die Oper einladen dürfte? Na dann, morgen in die Zauberflöte. Ich hätte gern für die Zauberflöte 1. oder 2. Reihe Mitte 4 Plätze. 3 Erwachsene und ein Riesenschnauzer. Ich wundere mich oft darüber, dass mir der Vorwurf der Pingeligkeit gemacht wird. Aber ich kann mir vorstellen, wie es dazu kommt. Da sitzt ein normaler Mensch auf einem Sofa und macht eine Unterhaltungssendung. Und es wird insgeheim gesagt, er sei besonders pingelig. Das hat einen gewissen Nachrichtenwert, weil es so merkwürdig klingt. Mich wundert es, weil jeder wissen muss, dass die Herstellung einer Fernsehsendung oder eines Films in jedem Falle äußerste Genauigkeit verlangt. Und das kann man auch als pingelig bezeichnen. Es ist einfach selbstverständlich. Klappe. Lotto die 6. Bitte. Ich heiße Erwin. Halt. Mikro im Bild. Gleich weiter, ohne Klappe. Wir haben noch 5 Meter. Eine Sendung zu machen ist eine Zeitfrage. Wir sitzen hier in einem Sender. Wir wissen, wie kostbar die Zeit ist. Aber wenn ich eine bestimmte Sache machen will, dann weiß ich, ich brauche es die Zeit von hier bis da. Und sehr ungern lasse ich mich da sehr einzwängen. Und glücklicherweise bin ich auf großes Verständnis immer gestoßen, auch bei den jüngsten Projekten, auch dort. Mir wehte der von Ihnen genannte Ruf dieser Pedibilität so voraus. Ich heiße... Na. Pass mal auf, wir wissen genau, 40 Tage sind zu knapp, nehmen wir doch lieber 50 Tage. Mhm. Und so war es dann auch. Mhm. Und ich musste gar nicht drum bitten. Sie hatten einfach wahrscheinlich mit Recht große Angst, dass ich da mit meiner üblichen Pedibilität anfange zu drehen und dann mir so viel Zeit nehme, wie ich brauche. Und wir kommen dann mit der Zeit nicht aus. Und das wäre sehr ärgerlich gewesen. Guter Produzent weiß das. Ich heiße Erwin. Ich heiße Erwin und bin Rentner. Und in 66 Jahren fahre ich nach Island. Und da mache ich einen Gewinn von 500.000 Mark. Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenboutique in Wuppertal. Danke, das war's. Und nun haben wir die ganz große Freude, 4 von Loriots Kollegen bei uns im Studio zu begrüßen. Ingeborg Heidorn, die so oft die Gattin spielte. Dann Heinz Meyer, Rudolf Kowalski, Heiner Schmidt, ein meist beängstigend strenger Gegenspieler, und auch Herr Panek ist wieder dabei. Was ich gern einmal von Ihnen allen erfahren hätte, wie war es so bei den Dreharbeiten? Es muss doch sicher oft sehr lustig zugegangen sein. Frau Heidorn, plaudern Sie doch mal ein bisschen aus der Schule. Da fällt mir im Moment eigentlich nichts ein. Herr Meyer, Herr Schmidt, es ist doch sicher manchmal sehr komisch gewesen. Komisch? Ach ja, jetzt kommt der Skatbruder. Disziplin. Entschuldigen Sie. Das ist das Schlimmste. Hallo. Dieser ist das Schlimmste. Ja, spielen Sie Skat? Im Moment nicht. Uns fehlt nämlich der dritte Mann. Ah. Wenn Sie mit uns ein paar Runden spielen wollen? Gern. Sind Sie Turnierspieler? Nein, nicht direkt. Ich habe auch länger nicht gespielt, aber ich spiele gern. Aha. Spielen richtig verstanden ist etwas Wunderschönes. Es kann auch gerade für junge Menschen eine gute charakterliche Schulung sein. Das ist wieder dieser deutsche, lehrhafte Anspruch. Aus allem, auch aus dem Spiel, etwas Wesentliches für das Leben zu machen. Was ist Trumpf? Karo. Karo. Ja. Also, was ist Trumpf? Karo! Meier auch wieder hinreißen. Also, Ich hoffe, dass ich nicht so Skat spiele wie der von mir dargestellte Skatspieler, der zum Horror aller Skatspieler geworden ist. Ich habe mal gehört, dass wirkliche professionelle Skatspieler, die also wirklich ihr halbes Leben mit Skat zubringen, diesen Sketch fast nicht ertragen, wenn sie sehen können. So furchtbar ist es. Das ist Ihr Stich. Ach was? Natürlich. Herr Vogel hat die Herz 7 ausgespielt, dann hat Herr Striebel die Herz 8 draufgelegt und ich bin mit der Herz 9 einfach drüber gegangen. Das ist mein Stich. Die Herz 7 kommt von Herrn Vogel, dann die 8 von Herrn Striebel und dann, zack, komme ich mit der 9. So war's doch. Herr Striebel dachte schon, er könnte da mit der Herz 8 die Herz 7. Nein, zack. Herr Striebel hätte ja stechen können. Hat er aber nicht. Und darum habe ich einfach, zack, mit der Herz 9. Ein guter Spieler lässt sich nichts anmerken, Herr Vogel. Spielen ist in erster Linie eine Charakterfrage. Vielleicht erlaubt es Ihr Charakter, jetzt eine Karte auszuspielen. Doch, gewiss. Aber beim Skat will jeder Stich genau überlegt sein. Wenn man nicht ernst spielt, macht es keinen Spaß. Ein bisschen ärgern muss man sich, um es auch zu zeigen, oder man muss sich selber darüber klar werden, dass es nicht ganz gleichgültig ist, ob man gewinnt oder nicht. Wenn man immer sagt, es ist mir vollkommen wurscht, ob ich gewinne oder nicht, macht es keinen Spaß. Und nun kommt etwas, auf das ich mich schon die ganze Zeit freue. Ich hoffe, Loriot, dass Sie nichts dagegen haben. Ich weiß ja nicht, was es ist. Evelyn Hamann mit ihrer Ansage einer englischen Fernsehserie. Das ist sowieso das Beste. Ich ärgere mich jedes Mal wieder, wenn ich es sehe. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie die 8. Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis Die zwei Cousinen. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten 7 Folgen. Auf dem Landsitz North Cothlestone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Molesworth aus den benachbarten Ortschaften Nether Edithorpe und Middle Fritham. Ferner ein Onkel von Lady Hesketh Fortescue, der 79-jährige Jasper Featherston, dessen Besitz Thrumpton Castle zurzeit an Lord Molesworth Horton, einen Vetter von Priscilla und Gwyneth Molesworth, vermietet ist. Gwyneth Molesworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in Nether Edithorpe einen Schlips besorgt, ihn aber bei Lord Molesworth Horton in Thrumpton Castle liegen lassen. Lady Hesketh Fortescue verdächtigt ihren Gatten, das letzte Wochenende mit Priscilla Molesworth in Middle Fritham verbracht zu haben. Gleichzeitig findet Meredith Hesketh Fortescue auf einer Kutschfahrt mit Jasper Featherston von Fiddlemith Middle Fritham nach North Cothlestone Hall in Thrumpton Castle den Schlips aus Nether Edithorpe. Nach einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen Lady Hesketh Fortescue und Priscilla Molesworth in North Cothlestone Hall eilte Gwyneth Molesworth nach dem 2 Meilen entfernten South Thorsby, um ihre Tanten Emily Hollingworth und Lucinda Satterthwaite aufzusuchen. Diese sind jedoch nach North Thurston zu ihrem Schwager Thomas Thatcham gefahren, der als Gärtner in Thrumpton Castle bei Lord Molesworth Horton arbeitet. Gwyneth Molesworth fährt nach North Cothlestone Hall zurück, aber nicht über Middle Edithorpe, sondern über North Thurston, Thrumpton Castle, Middle Fritham und Nether Edithorpe. Dort trifft sie Priscilla Molesworth, die mit Lord Molesworth Horton noch nachts von Nether Zusammenfassend kann gesagt werden. Loriot hat den Grimme-Preis, den Telestar, den Deutschen Film- und den Deutschen Kleinkunstpreis, Bambi und Goldene Kamera, Valentinorden und Lubitsch-Medaille, Ehrenbürgerschaften und Verdienstkreuze, ist Penn-Mitglied, Ehrendoktor in Wuppertal und Honorarprofessor in Berlin und er hat gerade eine Sendung zu seinem eigenen 80. Geburtstag abgedreht. Ich habe manchmal darüber nachgedacht, wann ich eigentlich wirklich glücklich und zufrieden bin. Und ich bin mir selbst auf die Spur gekommen, das ist eigentlich immer dann, wenn ich etwas fertig gemacht habe, also irgendetwas hinter mich gebracht habe, etwas erledigt ist. Und das riecht natürlich ein bisschen nach gemachter Schularbeit. Und damit hat es auch irgendwo zu tun. Das kommt wohl aus der Kindheit, dass einem auch sehr beigebracht worden ist, erst die Arbeit, dann das Spiel. Und ein bisschen was davon ist übrig geblieben. Also glücklich und zufrieden bin ich, wenn etwas abgeschlossen ist. Diri Diri Dudeldö, Erinnerungen an Loriot. Ihr habt das Gespräch gehört, das der Axel Naumer mit dem Loriot, dem Vico von Bülow, geführt hat. Produziert von Schweizer Radio DRS im Jahr 2003.